Als er am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich so wohl und so zufrieden wie nie zuvor. Er blickte sich um und sah, dass er in einem sehr gemütlichen kleinen Zimmer lag, und zwar in einem Kinderbettchen. Allerdings war es ein sehr großes Kinderbettchen, oder vielmehr, es war so, wie es einem kleinen Kind erscheinen musste. Einen Augenblick lang kam ihm das lächerlich vor, denn er war ja ganz gewiss kein kleines Kind mehr. Alles, was Phantasien ihm an Kräften und Gaben geschenkt hatte, besaß er ja noch immer. Auch das Zeichen der kindlichen Kaiserin hing nach wie vor um seinen Hals. Aber schon im nächsten Moment war es ihm ganz gleichgültig, ob es nun lächerlich erscheinen mochte oder nicht, dass er hier lag. Außer ihm und Dame Aiola würde es niemals jemand erfahren. Und sie beide wussten, dass alles gut und richtig war. Er stand auf, wusch sich, zog sich an und ging hinaus. Er musste eine Holztreppe hinuntersteigen und kam in das große Speisezimmer, das sich über Nacht allerdings in eine Küche verwandelt hatte. Dame Aiola wartete schon mit dem Frühstück auf ihn. Auch sie war äußerst guter Laune, alle ihre Blumen blühten, sie sang und lachte und tanzte sogar mit ihm um den Küchentisch herum. Nach der Mahlzeit schickte sie ihn hinaus, damit er an die frische Luft käme. In dem weiten Rosenhag, der das Endehaus umgab, schien ein ewiger Sommer zu herrschen. Bastian strolchte herum, beobachtete die Bienen, die emsig in den Blüten schmausten, hörte den Vögeln zu, die in allen Büschen sangen, spielte mit den Eidechsen, die so zutraulich waren, dass sie ihm auf die Hand krochen, und mit den Hasen, die sich von ihm streicheln ließen. Manchmal warf er sich unter einen Busch, roch den süßen Duft der Rosen, blinzelte in die Sonne und ließ die Zeit vorüberrauschen wie einen Bach, ohne irgendetwas Bestimmtes zu denken. So vergingen Tage und aus den Tagen wurden Wochen. Er achtete nicht darauf. Dame Aiola war fröhlich und Bastian überließ sich ganz und gar ihrer mütterlichen Fürsorge und Zärtlichkeit. Ihm war, als habe er, ohne es zu wissen, lange nach etwas gehungert, das ihm nun in Fülle zuteil wurde, und er konnte sich schier nicht daran ersättigen. Eine Zeit lang durchstöberte er das Endehaus vom Dachstuhl bis zum Keller. Das war eine Beschäftigung, die einem sobald nicht langweilig wurde, da sich alle Räume ja ständig veränderten und immer wieder Neues zu entdecken war. Das Haus gab sich offensichtlich alle Mühe, seinen Gast zu unterhalten. Es produzierte Spielzimmer, Eisenbahnen, Kasperletheater, Rutschbahnen, ja sogar ein großes Karussell. Manchmal unternahm Bastian auch ganztägige Streifzüge in die Umgebung, aber sehr weit entfernte er sich niemals vom Endehaus, denn es geschah regelmäßig, dass ihm plötzlich ein wahrer Heißhunger nach den Früchten Aiolas befiel. Von einem Augenblick zum anderen konnte er es kaum noch erwarten, zu ihr zurückzukehren und sich nach Herzenslust satt zu essen.